Es ist 8 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sandra Polch. Guten Morgen. Es kann nicht sein, dass eine Pommesbude hier in Nordrhein-Westfalen engmaschiger kontrolliert wird als eine Apotheke. Eugen Brisch von der Stiftung Patientenschutz fordert schärfere Gesetze, um Apotheken besser kontrollieren zu können. Anlass ist der Prozess gegen einen Apotheker aus Bottrop, der heute am Essener Landgericht beginnt. Der Mann soll über Jahre Krebsmedikamente ohne oder mit zu wenig Wirkstoff verkauft haben. Bisher hat er zu den Vorwürfen geschwiegen. Denise Friese, WDR Essen. Der errechnete Schaden für die gesetzlichen Krankenkassen 56 Millionen Euro. Ob und welche Patienten zu Schaden gekommen sind, lässt sich nicht mehr klären. Tausende Menschen leben nun mit der Ungewissheit, ob ihre Chemotherapie Wirkstoffe enthalten hat oder nicht. 17 Patienten sind Nebenkläger. Sie sind zugelassen, weil die Staatsanwaltschaft für ihre Medikamente eine falsche Dosierung nachweisen konnte. Ans Tageslicht gekommen ist der Fall im Dezember 2016, weil der ehemalige kaufmännische Leiter der Bottropper Apotheke den Einkauf und die Abrechnungen für die Wirkstoffe über Jahre abgeglichen hatte. Nach dem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak ist die Zahl der Toten auf mehr als 200 gestiegen. Nach Angaben des iranischen Innenministeriums gab es außerdem etwa 1700 Verletzte. Diese Zahlen könnten aber noch weiter steigen. Michael Lehmann für WDR aktuell. Erst im Laufe des Tages werden Helfer auch mit Hubschraubern ein genaueres Bild über die Lage im iranisch-irakischen Grenzgebiet bekommen. Das Beben der Stärke 7,3 gestern Abend zerstörte Häuser und Gebäude in einem eher dünn besiedelten Gebiet. Viele Menschen haben die Nacht unter freiem Himmel verbracht. Der iranische Präsident Rouhani hat schnelle Hilfe versprochen, doch die wird es für viele Betroffene in der zum Teil schwer zugänglichen Region nur langsam geben können. Ähnliches gilt für die betroffenen Kurdengebiete im Irak. Für mehrere irakische Grenzstädte wurde der Notstand ausgerufen. Und jetzt weitere Meldungen. Die Verhandlungsführer der vier Parteien für eine mögliche Jamaika-Koalition haben die wohl letzten Sondierungsgespräche vorbereitet. Was konkret bei dem 7-stündigen Treffen gestern vereinbart wurde, ist bisher nicht bekannt. Bis Donnerstag wollen CDU, CSU, FDP und Grüne entscheiden, ob sie über eine gemeinsame Koalition verhandeln. Die Weltklimakonferenz in Bonn geht von heute an in die entscheidende Phase. Bis Freitag soll klar sein, auf welche konkreten Maßnahmen gegen die Erderwärmung sich die Teilnehmer einigen können. Übermorgen sind deswegen hochrangige Politiker bei der Klimakonferenz dabei. Venezuela droht heute die Staatspleite. Das Land muss Milliardenschulden an die USA, Kanada, Russland und China zurückzahlen. Allerdings ist die Staatskasse leer. Insgesamt geht es um 130 Milliarden Euro. Venezuelas umstrittener Präsident Maduro hat die Gläubiger zu einem Krisentreffen eingeladen. Für die Fußball-WM im nächsten Jahr haben sich auch Kroatien und die Schweiz qualifiziert. Den Kroaten reichte ein 0:0 im Rückspiel gegen Griechenland. Auch der Schweiz genügte ein torloses Unentschieden gegen Nordirland. Heute Abend entscheidet sich, ob es Italien zur WM schafft. Das Hinspiel in Schweden ging 0:1 verloren. WDR aktuell aus der Region. Vor dem Oberlandesgericht Hamm wird heute die Berufung eines ungewöhnlichen Falls verhandelt. Ein Bauer aus Peru hat den Energiekonzern RWE verklagt und macht das Essener Unternehmen für den Klimawandel mitverantwortlich. Olaf Biernat, WDR Hamm. Der Bauer fordert den Bau eines Schutzwalls, um sein kleines Dorf in Peru vor den Fluten eines Bergsees zu schützen. Denn als Folge des Klimawandels steige der Wasserpegel durch die Schmelze des Gletschers immer weiter an. Das Landgericht Essen hatte die Klage des Bauers in erster Instanz abgewiesen. In der Begründung hieß es, es könne nicht exakt ermittelt werden, in welchem Ausmaß der RWE-Konzern mit seinen Kraftwerken den Klimawandel mitverursache. Dagegen hatte der 37-Jährige Berufung eingelegt. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Erstmal noch viele Wolken und einzelne Schauer. Von den Niederlanden her wird es aber immer freundlicher. Später bleibt es dann meistens trocken. In Hagen und Lemgo bis 8 Grad, in Nettetal heute maximal 10. Das war WDR aktuell. Guten Morgen am Montag, hier ist WDR 4 mit den Staus und dem Mann, der heute früh nicht rückwärts fahren konnte. Ja, ich habe eine Woche lang nicht im Auto gesessen und hatte echt vergessen, wie ich den Rückwärtsgang so wieder reinkriege. Habe ich erstmal das Licht angemacht und auf die Kupplung geguckt heute früh. Aber wenigstens nicht in die Gebrauchsanleitung. Nein. Na gut, jetzt alles ab 10 Kilometer. Genau, A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Wesel und Kreuz Oberhausen, gut 10 Kilometer Stau. Sie müssen eine Stunde mehr Zeit einplanen. Auch auf der A3 Oberhausen Richtung Köln ist viel los, zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Ratingen Ost 15 Kilometer Stau, dreiviertel Stunde dauert es hier. A30 Rheine Richtung Osnabrück zwischen Langenbeck und Osnabrück-Sutthausen, mehr als 10 Kilometer Stau, da gibt es Bergungsarbeiten, dauert anderthalb Stunden ungefähr. A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort zwischen Castrop-Rauxel, Bladenhorst und Gelsenkirchen-Hessler. Immer wieder Stau und stockender Verkehr auf einer Strecke von 20 Kilometern. Gute halbe Stunde dauert's. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Essen Süd und Tiefenbruch. Mehr als 15 Kilometer stockender Verkehr. Halbe Stunde. A52 Ruhrmond Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach-Hart und Kreuz-Karst. Immer wieder Stau auf einer Strecke von 20 Kilometern. Dreiviertel Stunde. A59 Bonn Richtung Köln zwischen Dreieck Bonn-Nord-Ost und Dreieck Heumar. Mehr als 15 Kilometer stockender Verkehr, halbe Stunde. Und A560 Hennef Richtung St. Augustin zwischen Hennef-Sieg-Ost und Dreieck St. Augustin-West. 10 Kilometer Stau, halbe Stunde hier. WDR 4. WDR 4. Mein Morgen. Mit Heike Knispel und Bastian Bender. Schönen guten Morgen. Ja, falsch dosierte und somit oft nutzlose Arzneimittel für Krebspatienten, die soll ein Apotheker aus Bottrop über mehrere Jahre produziert haben. Heute beginnt der Prozess gegen ihn und das ist gleich unser Thema hier bei WDR 4. WDR 4, meine Lieblingshits für das Ruhrgebiet und das Rheinland. You ask me if I'm happy here, no doubt about it. WDR 4. Musik aus dem Jahr 64 war das bei WDR 4, die Animals, um 14 Minuten nach 8. In Essen beginnt gleich der Prozess gegen den Bottropper Apotheker Peter S. Dieser soll ja laut Staatsanwaltschaft 4 Jahre lang Chemotherapien falsch dosiert haben. In über 60.000 Fällen, sagt die Staatsanwaltschaft, es soll teilweise sogar nur Kochsalz in den Infusionen gewesen sein. Am Landgericht in Essen ist jetzt bereits WDR 4-Reporterin Denise Friese. Denise, wie lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft genau? Also es gibt mehrere Vorwürfe gegen den 47-jährigen Apotheker. Einmal versuchte Körperverletzung, Verstoß gegen Hygienevorschriften. Er soll zum Beispiel in Alltagskleidung in dieses Labor gegangen sein, das total steril sein muss eigentlich und manchmal sogar mit seinem Hund. Und ihm wird Abrechnungsbetrug vorgeworfen. Um 56 Millionen Euro soll er die gesetzlichen Krankenkassen gebracht haben. Und zwar ganz einfach, indem er viel weniger Krebsmedikamente eingekauft hat, als er dann schließlich abgerechnet hat. Es sollen ja im schlimmsten Fall über 4000 Krebspatienten betroffen sein, aber nur 17 von ihnen treten als Nebenkläger auf. Warum? Bei Ihnen konnte die Staatsanwaltschaft sicher sagen, dass Ihre Krebstherapien und Medikamente gestreckt wurden. Das war der Fall, als Sie die Ermittlungen eingeleitet haben und diese Infusionen beschlagnahmt haben. Bei Tausenden geht das aber nicht mehr, ganz einfach, weil es keine Nachweise mehr für eine falsche Dosierung gibt. Das ist ja zum Teil Jahre her. Und diese anderen Patienten, zumindest auch die, die noch leben, die sind natürlich ziemlich sauer, befürchten, dass gar nicht mehr richtig aufgeklärt werden kann, welche Patienten Schaden genommen haben. Ja, und das wird wohl auch jetzt nach den Jahren nicht mehr nachzuweisen sein. Es klingt jetzt schon nach einem sehr umfangreichen Prozess. Wie lange soll er dauern? Bis Januar sind 14 Termine angesetzt, aber bei den ganzen Vorwürfen kann ich mir gut vorstellen, dass sich das noch viel länger hinzieht. Die Nebenkläger, also die Patienten, haben ja auch das Recht, im Gerichtssaal noch Fragen zu stellen. Und der Apotheker schweigt bisher zu den Vorwürfen. Und da muss man abwarten, was da noch alles herauskommt. Gleich beginnt der Prozess gegen ihn am Landgericht in Essen. Für WDR4 war das unsere Reporterin Denise Friese. Dankeschön. WDR4. Matches are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've got to say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Bye. WDR 4, jetzt Grönemeyer, Kinder an die Macht. Wo entstanden? Auf dem Spielplatz, als er Kinder zugeschaut hat? Bastian behauptet, nein. Nee, am Schreibtisch. Er schreibt immer seine Songs am Schreibtisch, sagt Herbert Grönemeyer. Das ist vermutlich so, wie ein Journalist einen Artikel schreibt. Er sitzt dann immer ganz konzentriert da und hofft, dass am Schluss was herauskommt. Ist was herausgekommen hierbei. Ja, Kinder Herbert Grönemeyer, an die genau. Macht. Kinder an die Macht. Wir haben mehr noch Gummibärchen. Panzer aus Marzipan. Kriege werden aufgegessen. Einfacher Plan. Kindlich genial. Es gibt kein Gut, gibt kein Böse. Es gibt kein Schwarz, gibt kein Weiß. Es gibt Zahnlücken, statt zu unterdrücken. Gibt's Erdbeereis auf Lebenszeit, immer für eine Überraschung gut. Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Sie sind die wahren Anarchisten. Lieben das Chaos, räumen ab. Kennen keine Rechte, keine Pflichten. Ungebeugte Kraft, massenhaft, ungestümer Stolz. Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn. Hits. A winter's day in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I build walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love. Well, I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. Protect me. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. Bis zum letzten Pling, Simon & Garfunkel, I'm a Rock bei WDR4, 8.27 Uhr. Striking. WDR aktuell. Um 8.30 Uhr mit Sandra Polch. Guten Morgen. In Essen steht ab heute ein Apotheker aus Bottrop vor Gericht, der jahrelang Krebsmedikamente gestreckt haben soll. Er soll teure Wirkstoffe für mehr als 1000 Patienten zu gering dosiert, aber voll abgerechnet haben. Laut Staatsanwaltschaft liegt der wirtschaftliche Schaden bei rund 56 Millionen Euro. Der Apotheker könnte bis zu 10 Jahre Haft bekommen. Die Verhandlungsführer der 4 Parteien für eine mögliche Jamaika-Koalition haben die wohl letzten Sondierungsgespräche vorbereitet. Was konkret bei dem Treffen gestern vereinbart wurde, ist nicht bekannt. Bis Donnerstag wollen CDU, CSU, FDP und Grüne entscheiden, ob sie über eine gemeinsame Koalition verhandeln. Nach dem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Nordirak ist die Zahl der Toten gestiegen auf mehr als 200. Nach Angaben des iranischen Innenministeriums gab es außerdem etwa 1700 Verletzte. Die dünn besiedelte Bergregion ist nur schwer zugänglich. In Paris wird heute an die Terroranschläge von vor 2 Jahren erinnert. Präsident Macron will am Vormittag die Tatorte besuchen. Bei den Angriffen von Islamisten auf die Konzerthalle Bataclan, Restaurants, Cafés und das Fußballstadion in Saint-Denis waren im November 2015 130 Menschen getötet worden. Das war WDR aktuell. Kurze 8:30, jetzt die Staus. Viele Staus. Alles ab 10 Kilometer hier bei WDR 4. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Wesel und Kreuz Oberhausen ein Unfall. Mehr als 10 Kilometer Stau. Sie brauchen etwa eine halbe Stunde länger. A3 Oberhausen Richtung Köln. Zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Ratingen Ost. Unfall 10 Kilometer Stau. Mehr als 20 Minuten. A30 Rheine Richtung Osnabrück. Zwischen Langenbeck und Osnabrück-Sutthausen. Mehr als 10 Kilometer Stau. Da gibt es Bergungsarbeiten. Dauert eine Dreiviertelstunde. A40 Dortmund Richtung Essen, zwischen Bochum Zentrum und Essen Krai, 10 Kilometer Stau, gute halbe Stunde. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Wuppertal Barmen und Dreieck Düsseldorf Süd, immer wieder Stau auf einer Strecke von 20 Kilometern und es dauert mehr als eine Dreiviertelstunde. A52 Essen Richtung Düsseldorf, zwischen Essen Süd und Tiefenbruch, 15 Kilometer stockender Verkehr, halbe Stunde. A52 Ruhrmond Richtung Düsseldorf, zwischen Mönchengladbach-Hart und Kreuz Karst, immer wieder Stau auf einer Strecke von 20 Kilometern, dreiviertel Stunde. Und A57 Nimwegen Richtung Köln, zwischen Kreuz Moers und Krefeld-Oppum, 10 Kilometer Stau und es dauert etwa eine halbe Stunde länger. Und das Wetter, Winter auf dem kahlen Asten, also da liegt Schnee, ansonsten aber eher nicht, oder? Nee, also ein bisschen Regen fällt ja heute schon ab und zu. Es gibt aber auch Sonne hier im Ruhrgebiet und Rheinland. Die Temperaturen jetzt, Ennepetal 3 Grad, 4 in Dortmund und Issum meldet 5. Und das bisschen Sonne macht es dann auch ein bisschen wärmer als gestern? Ja, also bis 11 Grad an ein paar Stellen heute, morgen bis 12 Grad, dann viele Wolken und wenig Sonne. Ihnen einen schönen Montag. Heike Knispel und Bastian Bender hier und jetzt Musik von Supertramp. WDR 4, mein Radio. Für Nordrhein-Westfalen. WDR 4. Meine Lieblingshits. Um 20:09 die wunderbare Luan und Avenir. WDR 4 Expedition Lieblingshits. Übermorgen, am 15. November, hat Anni Fried von ABBA Geburtstag. 72 wird sie. Wir gratulieren dann natürlich nochmal. Wir sind aber heute schon vorab bei ABBA in unserer Expedition Lieblingshits. WDR 4 nimmt sie ja 2 Wochen lang mit auf eine Reise durch Nordrhein-Westfalen und durch die Musikgeschichte. Und heute sind wir im Jahr 1977 in Essen in der Grugerhalle. Die ABBA-Mania ist weltweit auf ihrem Höhepunkt. Das Konzert in Essen ist ausverkauft wie alle Konzerte der ganzen Welttournee. Und der Auftritt in Essen wird auch ein großer Abend für Dagmar Barners. Die ist ein riesen ABBA-Fan aus Karst. Damals ist sie gerade 13 und mit dem Papa auf ihrem ersten Konzert. In diesem Abend war ABBA einfach genial. Also für mich war das ein einmaliges Erlebnis mit einer fantastischen, umwerfenden, absolut professionellen Show, die dort hingelegt haben. Und für mich waren das Heilige. Ja, und dann waren also diese 4 Heiligen in Essen plötzlich ganz, ganz nah. Die haben mit dem Publikum gesprochen, haben auf Deutsch sogar das Publikum begrüßt, haben sich gefreut, dass sie da sind, haben immer mal wieder nach jedem Song irgendwas gesagt, was zum nächsten Song gesagt, warum dieser Song geschrieben wurde, ein Hintergrund vielleicht dabei. Und das war doch irgendwo eine persönliche Beziehung zwischen Publikum und den ABBA-Mitgliedern. Naja, aber man muss sagen, endlich findet das Konzert bei uns überhaupt statt, oder? Weil ABBA waren ja nicht von Anfang an erfolgreich. Ja, also 3 Jahre vorher haben die sogar ihr Konzert in Düsseldorf abgesagt, weil nicht genug Karten verkauft worden sind. Wahnsinn. Der richtige Durchbruch kam dann 76 mit dem Album Arrival und Nummer 1 Hits wie Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You oder auch Dancing Queen. Mehr vom ABBA-Konzert in Essen und dem damals kleinen, größten ABBA-Fan Dagmar, die mit selbstgeschneiderten Kostümen im eigenen Kindertonstudio ABBA nachspielt, gibt's um 20:11 hier bei WDR 4. Und auf wdr4.de und in der ARD-Audiothek finden Sie jetzt schon alle Geschichten und Fotos zu unserer Expedition Lieblingshits. Und hier sind sie. ABBA, Knowing Me, Knowing You. No. Aber bei WDR 4 und Bastian hat mir gerade was erzählt, während der Titel hier läuft. Komm, erzähl das mal. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Ich habe heute Nacht von Kim Wilde geträumt. Ich habe geträumt, die läuft an mir vorbei und dann hat die mich gegrüßt, hat Hallo Bastian gesagt. Ja. Und den schwarzen Lederklamotten hast du auch noch erzählt. Ja, enge schwarze Lederklamotten. Und dann? Woher kennt die meinen Namen? Ich habe keine Ahnung, war sie weg. Ja, vielleicht fallen dir ja noch Details ein, wenn sie jetzt singt. Hier ist sie aus dem Jahr 1988. Kim Wilde, You Came. Staring. Er ist die Stimme von Pink Floyd. All in all, it's just a another brick in the wall. WDR 4 holt Roger Waters und die legendären Hits von Pink Floyd zu uns nach Nordrhein-Westfalen. I'm Roger Waters. I'll see you soon next year. Roger Waters präsentiert seine Rockmeisterwerke live am 11. Juni in Köln. Karten im Vorverkauf und alle Infos auf wdr4.de. WDR 4. Kirche in WDR 4, heute mit Generalvikar Klaus Pfeffer aus Essen. Auf meinem Schreibtisch landen viele Beschwerdebriefe. Das ist bei der Kirche nicht anders als in der Politik. Da läuft immer mal etwas schief oder regt Leute auf. Mit einer Briefschreiberin bin ich in eine regelrechte Brieffreundschaft geraten. Immer wieder schrieb sie seitenlange Briefe, ließ ihren Ärger los über die Bischöfe und die Kirche. Erst war es das Engagement für die Flüchtlinge, dann diese oder jene Predigt von Bischof X und Bischof Y. Und schließlich ging es um eine Vielzahl anderer Themen. Jede Antwort löste einen neuen Brief aus. Ich war es leid. Was treibt die Frau eigentlich an? Warum investiert die so viel Zeit, um endlose Briefe zu schreiben? Das wollte ich wissen. Ich lud sie zu einem Kaffee ein. »Was wünschen Sie sich eigentlich von uns Kirchenleuten?«, fragte ich sie. Sofort sprudelte sie wie ein Wasserfall los. »Auf die Politiker sollten wir einwirken, damit sie eine bessere Flüchtlingspolitik machen. Andere Dinge sollten wir natürlich predigen, auf bestimmte Bischöfe einwirken. Natürlich sollten wir verhindern, dass immer mehr fremde Leute ins Land kommen. Unsere christliche Tradition sollten wir schützen. Überhaupt sollten wir bessere Angebote machen, damit die Leute zurück in die Kirche kämen. Gegen Ungerechtigkeiten sollten wir aufstehen und den Politikern Dampf machen, hier und in der ganzen Welt.« Irgendwann verlor ich die Geduld. »Ich kann nicht mehr«, gab ich zu. Mal abgesehen davon, dass ich viele ihrer Wünsche gar nicht erfüllen will, eine solche Flut an Erwartungen war mir einfach zu viel. »Sie überfordern mich.« »Und sie überfordern sich selbst«, rief ich. »Niemand kann alles auf einmal tun und die Welt mal eben nach den eigenen Wünschen auf den Kopf stellen.« Aber davon wollte sie nichts wissen. Sie war so unzufrieden und zornig über den Zustand der Kirche und der ganzen Welt, dass sie mich gar nicht verstand. »Was wollen Sie denn erreichen?«, fragte ich sie. Da schoss es aus ihr heraus. »Ich will die Kirche und die Welt meiner Kindheit retten, für mich und meine Kinder.« Das war's also. Eine tiefe Verzweiflung, dass ihre Welt nicht mehr so ist, wie sie einmal war. Und dass sie sich anders entwickelt, als sie es für richtig hält. Diese Verzweiflung treibt sie an. »Ich muss die Welt retten«, ist ihre Devise, ihre Welt wohlgemerkt. Das beschäftigt sie Tag für Tag und frustriert sie zugleich. Weil das halt mit der Weltrettung nicht so einfach geht und weil nicht alle die Welt so gerettet haben wollen, wie sie das gerne hätte. »Es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt aus den Angeln zu heben«, hat Dietrich Bonhoeffer gesagt, sondern nur an gegebenem Ort das im Blick auf die Wirklichkeit Notwendige zu tun. Das kann die Aufgabe sein. Dieses Zitat des berühmten evangelischen Theologen und Widerstandskämpfers hat sich mir eingeprägt. Es fällt mir ein, wenn ich bei mir selbst oder anderen den Druck spüre, die ganze Welt retten zu wollen. Jeder von uns hat nur begrenzte Möglichkeiten. Es kommt darauf an, uns dort einzusetzen, wo wir es tatsächlich können und wo wir verantwortlich sind. Wir können und müssen nicht alles tun. Es sprach Generalvikar Klaus Pfeffer aus Essen. Das war Kirche in WDR 4. Sie hörten einen Beitrag der katholischen Kirche.